Schritt C, Übung 22. A. Was soll ich denn mit dem Bild? Du gibst's ihr. B. Gibst du mir bitte das Glas dort? Hol's dir bitte selbst. C. Brauchst du das Wörterbuch? Ja. Gibst du's mir bitte rüber? D. Ich brauche den Tesafilm. Ich gebe ihn dir gleich. E. Ich habe mir einen Fotoapparat gekauft. Toll. Kannst du ihn mir mal leihen?